Kundgabe 4727. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.08.1949. Geistige Gaben, Liebespfand Gottes, Gegenwart Gottes. Die geistigen Gaben sind meiner Liebe Pfand, denn niemals werde ich geistige Gabe austeilen dem, der sich nicht meine Zuneigung gewinnet. Meine Liebe suche ich euch zu beweisen, weil ihr noch schwach seid im Glauben, und ich euch ein sicheres Zeichen geben will von der Liebe zu meinen Kindern, die auch mich wiederlieben sollen aus ganzem Herzen. Und darum gebe ich euch mein Wort. So ich mit euch rede, lasse ich meine Liebe auf euch überströmen. Und dies bedeutet Erhellung eures Geistes, also Aufnahmefähigkeit für geistiges Wissen, das der Wahrheit entspricht. Geistiges Wissen zu besitzen ist eine Bevorzugung, ein Geschenk dessen, der euch liebt und euch selig machen will. Und dieses Geschenk könntet ihr euch wohl alle erwerben, also keinem meiner Geschöpfe würde ich es vorenthalten. Doch es setzt ein mir zugewandtes, liebevolles Herz voraus, also eine Gegenliebe, die ich aber nicht überall finde. Wer mein Wort hat, der darf sich aber von mir geliebt wissen, und also kann er sich voll und ganz mir hingeben im Bewusstsein meiner treuesten Vaterliebe und Sorge. Mein Wort ist meiner Liebe sicherstes Zeichen. Das soll euch euer Leben erleichtern und euch widerstandsfähig machen im irdischen Kampf. Wer meine Liebe hat, der besitzet mich auch selbst. Und wer mich besitzet, dem bin ich auch gegenwärtig. Und meine Gegenwart garantiert euch auch meinen Schutz und meine Hilfe in jeder Not. Lasset keine Angst und keinen Zweifel aufkommen, sondern vertrauet fest auf mich, und jede Sorge wird behoben sein. Und so machet euch frei von allen schweren Gedanken und ängstlicher Furcht. Denn einer ist ständig bei euch, der euch liebt und euch darum schützet in jeder Gefahr des Leibes und der Seele. Einer ist da, dem ihr euch schrankenlos anvertrauen könnet und der euch nimmer ohne Hilfe lässt. Amen.